Text 21. Die versunkene Stadt. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Teil 3. Eine Sendung von Kontext 21, gestaltet von Mary Kreuzer. Von Dezember 2003 bis Jänner 2004 fand in Wien das Symposium Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus statt. Gemeinsam mit Kontext 21, der Liga gegen Rassismus und Antisemitismus LIKRA, der psychosozialen Betreuungseinrichtung der IKG Wien ESRA, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, der ÖH, der Theodor-Kramer-Gesellschaft und vielen mehr, referierten Historikerinnen, Zeitzeuginnen, Filmemacherinnen, Psychotherapeutinnen und Autorinnen über Frauen im Widerstand. Mit Unterstützung des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus hören Sie nun eine weitere Sendung mit Aufnahmen des Symposiums. Es folgt der Vortrag der französischen Historikerin Rita Thalmann. Ich möchte zuerst einführend sagen, dass es ein kleines Missverständnis gab. Ich dachte, meine Nachbarin behandelt das Thema Rettung der jüdischen Kinder, was ich also nicht behandelt habe. Aber wir können beide in der Diskussion darüber sprechen. Ich habe übrigens eine Dissertation zu diesem Thema geleitet an der Pariser Universität und die Bücher sind in Französisch leider nicht auf Deutsch erschienen. Ich möchte auch sagen, ich war lange nicht mehr jetzt hier in Österreich, doch wir starteten hier Anfang der 80er Jahre die Wissenschaftliche Internationale Frauenstiftung, die erstmals in Salzburg damals tagte als internationales Kolloquium zum Thema Frauen und Faschismen. Und Michel Kühler, der hier ist, hat uns sehr dabei geholfen, aber auch Frau Hertha Firnberg und sogar Bundeskanzler Kreisky, dem die Idee eines Kreuzwegs von Frauen zwischen Ost und West gut gefiel. Und ein neutrales Land, nicht Frankreich. Also war der Start hier. Später waren dann Kolloquien in Frankfurt am Main und in Paris. Und es geht leider nicht mehr so rasch weiter, nämlich es fehlt der Nachwuchs. Nun zum Thema des heutigen Abends. Ist das nicht beiläufig, was ich eben sagte? Nämlich man kann nicht zu solchen Themen sprechen ohne historische Forschungen, die lange ausblieben und die immer noch nicht vollständig ausgewertet sind, auch nicht hier in Österreich. Als ich vor Jahren hier war, im österreichischen Dokumentationsarchiv des Widerstands, fand ich eine einzige Dissertation über Österreicherinnen im Widerstand, was ich sehr wenig fand. Heute weiß ich nicht, wie weit es ist, aber wir haben noch sehr viel Arbeit. Die Arbeit begann erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in Frankreich über die Geschichte der Frauen, damit sie endlich einen Platz in der Geschichtsschreibung bekamen. Dies geschah dank der Frauenbewegung und der neuen Rechte, die sie errangen. Doch bleibt die Periode von Vichy und der Besatzung im Allgemeinen, insbesondere von den Frauen im Widerstand, relativ wenig behandelt. Ich habe zum Beispiel ein Buch über das Thema deutsche Besatzung und französische und Vichy-Behörde geschrieben, fand kaum etwas, es war anhand besonders der deutschen Archive, kaum etwas über Frauen, kaum erwähnt, unbekannt. Also im Vergleich von frühen Perioden der Geschichte fehlt immer noch eine Gesamtdarstellung der Frauen unter dem Vichy-Regime. Ich möchte nämlich gleich sagen, ich werde nichts verherrlichen. Die Zeit der Mythologisierung sind vorüber, hoffentlich. Wir müssen die Fakten etwas nüchterner betrachten. Bereits 1977 veranstaltete die Union des Femmes Françaises, die im Sog des kommunistischen Widerstands in Frankreich gegründet wurde, ein erstes Kolloquium an der Sorbonne, das nachträglich eine stattliche Anzahl von Zeugen Aussagen bewirkte. Schon 1944 hatte das provisorische Parlament in Algier unter General de Gaulle das in den 30er Jahren stets den Frauen verweigerte, von links wie von rechts übrigens verweigerte Wahlrecht, beschlossen, in Anerkennung ihrer Verdienste im Widerstand ihnen das Wahlrecht zu gewähren. Doch während 1053 Männer die höchste Auszeichnung von de Gaulle als Compagnon de la Libération erhielten, waren es insgesamt 6 Frauen. Wir wissen heute, es hätten viel mehr sein können. Es haben viele ihr Leben für den Widerstand gegeben. Nur 10-15% der Frauen erhielten nach dem Krieg den Legitimationsausweis als freiwillige Kämpferinnen des Widerstands. Was Catherine Varlin, die übrigens Heiting hieß, früher, also es war nur ihr französischer Name, die führende Funktionen in den jüdischen und nichtjüdischen Widerstandsgruppen der Emigration aus verschiedenen Ländern in der FTP-MOI ausübte, auf die ich noch zurückkommen werde, als versunkene Stadt bezeichnete. Die Frauen waren eine versunkene Stadt. Übrigens hat Toni Brüa, die demnächst auch hier sprechen wird, ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel »Ich war keine Heldin«. Als Historikerin wünsche ich mir manchmal, dass sich die Frauen doch als Heldinnen fühlen, nämlich so würden sie doch in den Geschichtsbüchern eher vorkommen. Sie sind zu bescheiden. Es fragt sich daher, warum diese Unterschätzung der Rolle der Frauen? Sie ist vor allem bedingt durch ihren damaligen Status in der französischen Gesellschaft. Bereits juristisch, politisch, sozial, schon in den Vorkriegsjahren marginalisiert, unter Vichy außer Staat, hors d'état, wie meine Kollegin Michel Bordeaux in einer unserer Veröffentlichungen diese Lage bezeichnete. Es herrschte die Vorstellung der Frau als Gattin und Mutter. Nicht nur wurde diese von der Révolution nationale pétanque übernommen, sondern von den diversen Führungen des Widerstands. Sie bestimmte fast allgemein die traditionelle Rollenverteilung innerhalb des Widerstands. Ohne die männliche Beteiligung herabzumindern, es geht ja nicht um einen Wettbewerb, ist doch festzustellen, dass das Bewusstsein des weiblichen Engagements in den Kampf gegen die deutsche Besatzung und die Kollaboration der Vichy-Regierung weit schwieriger war. Einerseits, weil durch die Erziehung und Propaganda die verinnerlichte Vorstellung ihrer natürlichen Rolle sie enger an die Familie band, demzufolge vielmals ein Schuldgefühl auslöste, insbesondere wenn sie aus Sicherheitsgründen alle Verbindungen mit Angehörigen aufgeben mussten und in vielen Fällen, für die die Kinder hatten, ihre Kinderfreunden anvertrauen. Um nur ein Beispiel anzuführen, als Marguerite Gonnet nach ihrer Verhaftung im April 1942 in Lyon, es war noch nicht besetzt, es war das sogenannte noch freie Frankreich, vor ein französisches Militärgericht als Chef der Widerstandsgruppe Libération Sud des Departements Isère, die Gegend von Grenoble, verurteilt wurde, fragte sie der Gerichtsvorsitzende, warum eine Mutter von 9 Kindern dermaßen ihre natürliche Pflicht vernachlässigen konnte. Antwort: Ganz einfach, Herr Oberst, erwiderte sie, weil die Männer resigniert hatten. Anspielung auf das Versagen der französischen Heeresleitung, die dieser Oberst im Gericht vertrat. Zu bemerken sei ferner, dass viele dieser Frauen, außer der Jüngeren, die schon zuvor einer Jugendbewegung ohne einer aktiven Organisation angehörten, nicht wie Männer durch Militärdienst und Sportvereine auf die in der Illegalität erforderliche Abhärtung vorbereitet waren. Diese Umstände erklären weitgehend, warum vorwiegend junge, unverheiratete Frauen, oft sogar Gymnasiastinnen zwischen 16 und 18 Jahren, das war der Fall von Catherine Varlin, die ich erwähnte, die Vorhut des weiblichen Widerstands bildeten. Warum auch eine überdurchschnittliche Anzahl Frauen der antifaschistischen Emigration Ost- und Mitteleuropas, aber auch, das wird zu oft vergessen, Italiens und Spaniens, die die früheren Erfahrungen stärker auf die harten Bedingungen für den Widerstand vorbereitet waren, als dass diese Frauen oft überdurchschnittlich am Widerstand teilnahmen. Die Gedächtniskultur der verfolgten Minderheiten erklärt auch die starke Beteiligung jüdischer Frauen, die durch Naturalisierung oder Geburt die französische Staatsangehörigkeit erworben hatten und über verschiedene jüdische bzw. auch zionistische oder gewerkschaftliche Organisationen zum politischen Widerstand und Bewusstsein gelangt waren. Diese Frauen wurden am meisten vergessen. Mit den französischen Widerstandskämpferinnen ging es noch allmählich. Viel später kamen die ausländischen und noch später die jüdischen. Wobei viele jüdische Überlebende, also die viele sind es vielleicht doch nicht, aber die ich sprechen konnte, sagten, wir hatten keine Wahl, entweder Deportation oder Widerstand. Widerstand hatte man mehr Chancen des Überlebens als in der Deportation. Das sagte zum Beispiel Frau Bernard Farnoux, die wie ihr Mann des Widerstands wegen doch deportiert wurden, aber überlebten. Merkwürdig, aber es ist Tatsache, dass es im Widerstand etwas mehr Chancen gab. Nun zum Beispiel der Fall von Bertie Albrecht, die dann zur Heldin empor stilisiert wurde, aber von ihrem Chef, den sie vertrat, als er verhaftet wurde, fast völlig vergessen wurde. Er schrieb seine heroischen Memoiren, er überlebte, sie starb unter der Folter. Aber sie hat anderthalb Zeilen ungefähr in seinen Memoiren. Sie war mit Freinet an der Spitze der Gruppe Combat, und diese Frau Bernard Farnoux, die ich erwähnte, ersetzte sie dann. Sie war Jüdin und Widerstandskämpferin. Nach der Verhaftung, diese Versetzungen waren oft der Fall, und kam um. Das war auch der Fall, und zwar sind das Frauen aus protestantischen Milieus. Vielleicht können wir später auch etwas über die Rolle von Madeleine Barrault sagen, die in der ökumenischen protestantischen Hilfsgruppe schon in den 30er Jahren den Flüchtlingen aus Deutschland und Österreich zur Hilfe kam und später auch in den Internierungslager. Die Organisation existiert heute unter dem Namen Aktion Sühnezeichen. Und die LICRA arbeitet mit dieser Aktion Sühnezeichen. Damals hieß sie SIMAD. Bolt, auch aus diesem evangelischen Kreis, großer Unterschied zwischen Lutheranern und Calvinisten. Lutheraner waren konservativ, kaum im Widerstand, sehr konservativ, Calvinisten waren im Widerstand. In Frankreich ist die Mehrheit, der Minderheit der Protestanten calvinistisch. Lordi Bolt war Mitarbeiterin von Jean Moulin, der Chef der Resistance in Frankreich. Sie wurde auch nach Ravensbrück deportiert. Andere Fälle wie Marcel Henry, Simone Michel Lévy, jüdische Frau, Émile Moreau-Evrin und Marie Hakin, die bei der Torpedierung eines Schiffes an der bretonischen Küste schon im Februar 1941 umkam. Diese Frauen, die ich soeben nannte, sind die sechs Compagnons de la Libération mit höchsten Auszeichnungen. Aber meistens waren sie schon tot. Die schon vor dem Krieg im Kampf für die Menschenrechte in der Öffentlichkeit auftrat, war Bertie Albrecht, auch für die Frauenrechte und die Sexualreform. Oft sind diese Aspekte gemeinsam. Und sie wurde gewissermaßen als weibliches Symbol des gaullistischen Widerstands, während auf der anderen Seite wir balancierten, nach der Befreiung Frankreichs, was heute weniger der Fall ist, auf kommunistischer Seite war die Heldin Danielle Casanova. Es gab schon vorher eine andere Heldin, Gerda Taro, in Wirklichkeit hieß sie Pohorilès, war eine jüdische Emigrantin, aber das wurde nicht erwähnt. Sie bekam offizielle kommunistische Beerdigung, sie kam schon im Spanienkrieg unter den deutschen Stukas kam sie als Journalistin, aber es kam erst vor einigen Jahren jetzt eine Biografie heraus, die ihre wahre Geschichte wiedergibt. Dass sie Jüdin war und nicht Kommunistin, wurde nicht erwähnt und aus der deutschen Emigration kaum. So schreibt man Geschichte. Bis Anfang der 80er Jahre, wenn sie sowohl hier wie in Frankreich ein Geschichtsbuchnamen und die Namenliste nachsahen, fanden sie ungefähr durchschnittlich 2% Frauen. 2%. Und meistens hier, wie in Frankreich, nur die immer erwähnten Heldinnen. Dabei gab es andere führende Frauen im Widerstand. Ich habe persönlich Madeleine Braun gekannt, die Mitbegründerin des Front National, einer Sammelfront in Lyon, war und eine bedeutende Rolle in Südfrankreich spielte, oder wie die ausgebildete Chemikerin Jeanne Boeck, die zur Unterrichtung der Sabotageaktion in der Force Française Libre in England waltete, später per Fallschirm abgeworfen wurde nach Frankreich, um dem Widerstand in der Sabotageaktion zu helfen. Mich wundert aber auch hier, es gab eine andere Chemikerin namens Taibke Kleselski, die war wahrscheinlich nicht genehm genug, sie war Ausländerin und Jüdin. Sie sprang in die Luft mit ihrem neuen Sprengstoff, den sie für den Widerstand transportierte und hergestellt hatte. Aber sie wird nicht erwähnt. Höchstens in jüdischen Geschichtsbüchern, aber das genügt mir nicht. Ich will keine Ghetto-Geschichte. Marie-Madeleine Fourcade, die ich später in der Leitung der Liga gegen Rassismus und Antisemitismus kennenlernte, 20, 30 Jahre später, leitete das Auskunftsnetz Alliance, das mit der Intelligence Service arbeitete und hatte 3000 Agenten unter ihrer Leitung. Doch, sie schreibt selbst in ihren Memoiren, dass als ihr Chef verhaftet wurde und sie an seine Stelle trat, das war fast so, sieht es schon wie Bertie Albrecht auch und andere noch, Lusto Nolatko wurde verhaftet, konnte sie nur akzeptiert worden von diesen Agenten unter dem Codenummer POZ55, hier spricht POZ55, oder Hérisson, Igel, ihr Name im Widerstand, aber nicht, hier spricht eine Frau, Marie-Madeleine Fourcade. Und das gab sie erst nach dem Krieg bekannt, genauso wie Catherine Warlin von der versunkenen Stadt sprach. Auch hier bekam ihr gleichrangiger Chef, Kollege, nicht Chef, die höchste Auszeichnung als Held des Widerstands, sie wurde vergessen. Sie bekam die Ehrenlegion nachher, viel später, aber sie wurde vergessen. Intellektuelle wie die Ethnologin Germaine Tillion, die übrigens in ihren Büchern zu Ravensbrück schrieb, und das möchte ich doch hier betonen, dass die Österreicherinnen internationalistischer waren als die deutschen Mitgefangenen. Wir sprachen vorhin mit dem Herrn Buchhändler über Frau Freundlich, die ja in Paris im Exil vor dem Krieg noch war und die für mich auch ein Beispiel des Internationalismus war. Die Bibliothekarin Yvonne Audon, beide, Germaine Tillion und Yvonne Audon, waren schon Ende 1940 im Widerstand des Museums für Menschenkunde in Paris, kamen beide nach Ravensbrück, wie auch Louise Alcan vom Musée de l'Homme in Paris. Das war eine Widerstandsgruppe der Pariser Museum für Menschenkunde. Germaine Tillion, ich weiß nicht, ob sie übersetzt ist, deutscher Sprache, ja, hat sehr aufschlussreiche Bücher über Ravensbrück geschrieben, gerade über die, was mich am meisten interessiert, die internationalen Vernetzungen innerhalb des Widerstands, die ja sehr wichtig waren, auch für die Zukunft. Germaine Tillion hat sich später sehr eingesetzt für die algerischen Freiheitskämpfer als Ethnologin, aber auch gegen die Folter, die von französischer Armee in Algerien geübt wurde. Selbst bekannte Frauen wie die Nichte von General de Gaulle, die ich noch persönlich sehr gut gekannt habe, Geneviève de Gaulle, konnte Artikel in Zeitungen des Widerstands schreiben, aber durfte nicht mit ihrem Namen unterschreiben, sowieso nicht, unterschrieb nur einmal mit dem Kampfnamen Gallia. Aber sonst durften die Frauen die Zeitungen herstellen, auch schreiben, aber nicht mal mit einem Kampfnamen unterschreiben. Das steht heute auch fest. Frauen wie Charlotte Nadel oder Helene Murkowitz, wieder mal ausländische jüdische Frauen, die die Hauptarbeit in der Widerstandsgruppe Défense de la France für die Zeitungen und falsche Papiere leisten, kommen auch nicht vor. Charakteristisch für die Entwicklung der Wahrnehmung und Bewertung der Rolle des weiblichen Widerstands ist der Fall von Lucie Aubrac, die zuerst durch, wie sagt man, Bande dessinée, Comics, bekannt wurde, aber erst 1984 durch ihr Buch Ils partiront dans l'ivresse. Sie machten sich im Taumel auf den Weg, die ihr sehr romantische Episode, wie sie ihren eigenen Mann aus den Klauen der SIPO SD befreit hat. Sie war schwanger und gab vor, er hätte sie vergewaltigt. Sie muss jetzt, sie ist aus einer adligen Familie, sie muss jetzt unbedingt erreichen, dass er sie heiratet, um die Ehre der Familie zu retten. Und das hat ihr ein deutscher Offizier abgekauft. Die Geschichte ist heute sehr populär, es wurde sogar verfilmt. Vergessen wir dabei, dass sie ein dreifaches Leben führte. Sie war Geschichtslehrerin, agrégée d'histoire, Mutter schon eines Säuglings, zweite kam dann in London 1944 auf die Welt und im Widerstand und sehr aktiv im Widerstand. Aber das wird heute nicht mehr so erwähnt. Erwähnt wird dieses musterhafte, romantische Ehepaar des Widerstands. Heute sind beide über 80 und gehen noch in die Schulen den Kindern erklären, was der Widerstand wirklich war. Und das ist schließlich das Wichtigste. Ihr Mann wurde übrigens festgenommen in dieser Widerstandsleitung um Jean Moulin in Caluire. Und daher war er in der Haft von der SIPO SD in Lyon, wo heute das Museum des Widerstands und der Deportation besiedelt ist. Es fehlt allerdings in Frankreich wie in anderen Ländern eine historische Aufarbeitung der immer noch weitgehend unerforschten Widerstands der namenlosen Frauen, les anonymes, die als Kurier in Waffenherstellungen, Transport, in Erkundungs- und Sabotageaktionen ihr Leben wie ihre männlichen Kampfgefährten riskierten. Oftmals auch nach deren Verhaftung ihren Platz einnahmen. Arsène Tchakalian, einer der wenigen Überlebenden der armenisch-jüdischen und Migrationsgruppe Manouchian Borchow, schreibt diesbezüglich, ich zitiere, Frauen, die Waffen transportierten, verrichteten eine viel gefährlichere Arbeit als diejenigen, die mit Waffen in der Hand kämpften. Denn wenn sie gefasst wurden, konnten sie sich nicht verteidigen. Zitat Ende. Wer erinnert sich an die von mir erwähnte Taibke Kleselski? Wer erinnert sich an Olga Bancic? Die Deutschen wollten nämlich nicht, außer in den letzten Jahren des Widerstands wurden manche hingerichtet, vielleicht spricht noch Ingrid etwas davon. Olga Bancic, Franz Bloch, Simon Schloss unter anderem, wurden nach Deutschland transferiert und dorthin gerichtet. Es war für die französische Sensibilität nicht tragbar, sei aus deutscher Sicht, im Namen der Kollaboration, die Frauen öffentlich in Frankreich hinzurichten. Einige wurden dennoch 1944 erschossen, aber viele wurden nach Deutschland transferiert und dorthin gerichtet. Simon Schloss am Tag ihres Geburtstags noch übrigens in Stuttgart. Im Gegensatz zu männlichen, zu Tod Verurteilten. Es sollte stillschweigend erfolgen oder sie erlitten schon den Tod unter der Folge wie Irene Wosikowski. Thank you. Nicht minder gefährlich war die sogenannte deutsche Arbeit. Ich habe gesehen, in der Zeitschrift auf deutscher Sprache wird sie jetzt erwähnt, die in Verbindung mit der illegalen Leitung der Kommunistischen Partei Frankreichs als Elsässer und Elsässerinnen getarnt, deutsche und österreichische Emigranten und Emigrantinnen im öffentlichen Diensten der Besatzungsmacht einschleuste zur Erkundung militärisch wichtiger Begebenheiten oder auch zur Antreibung zum Defätismus, Pazifismus. Jüngere Frauen sollten auch, wie es Tilly Spiegel, die daran teilnahm, mir vor Jahren erzählte, ich habe sie noch lang gesprochen, und ihre erste Klage war, ich darf nur so ein Büchlein darüber schreiben, ich hätte gern ein großes Buch geschrieben. Und das war nicht genehm. Wer konnte ihr helfen, ein solches Buch zu schreiben? Daher war meine Idee, erst an die Universität gelangen und wenn möglich Professoren werden, um anderen zu helfen, auch Bücher schreiben zu können. Was immer noch schwer ist heutzutage. Sie erzählte mir, wie sie Kontakt aufnahm und wie viele ihrer Kameradinnen, die auch manche zur Sabotage nach Österreich zurückgeschickt wurden, ums Leben kamen. Denunziationen waren ja keine Seltenheit. Nichtjüdische kamen auch oft nach Ravensbrück, Jüdinnen nach Auschwitz und in den meisten Fällen war das ja ein Todesurteil. Obwohl der neuen Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre und deren Kampf für die Gleichberechtigung die Einführung der Gender History zu verdanken ist, muss doch festgestellt werden, dass bis heutzutage wenig interdisziplinäre Forschungsgruppen wie unsere über Frauen und Faschismen in Europa, die 1980 entstand, zuerst an der Universität Tours und 4 Jahre später in Paris 7, eine Fortsetzung fand. Selbst meine Nachfolgerin, ich wollte bei gleicher Kompetenz, dass eine Frau meine Nachfolgerin wird, hat nicht das Thema übernommen. Gleichzeitig auch an der Gründung der wissenschaftlichen internationalen Frauenforschung mitwirkte und die dank der französisch-österreichischen Kooperation, wie ich vorhin erwähnte, ein erstes Symposium, internationales Symposium, an dem auch Amerikanerinnen teilnahmen, veranstalten konnte. Es entstand dadurch eine internationale Vernetzung der interdisziplinären Frauenforschung, die die Veröffentlichung kollektiver Publikationen zur Frauengeschichte dieser Periode veranlasste und Forscherinnen der jüngeren Generationen förderte. In Frankreich kam es dadurch zu Dissertationen, zum Beispiel bezüglich der Rettung jüdischer Kinder, das ich bereits erwähnte. Als positives Ergebnis ist auch ein stärkeres Erscheinen von Frauen in Museen und Ausstellungen zur Geschichte des Widerstands und der Deportation zu bewerten. 2 meiner ehemaligen Doktorandinnen leiten heute derartige Museen. Und ich finde, die Leute wundern sich immer, dass plötzlich auch Frauen im Museum erscheinen. Doch gibt es immer noch nicht eine Gesamtdarstellung des Verhaltens der Frauen während der Besatzung und der Vichy-Regierung, nicht nur des Widerstands, sondern im Allgemeinen auch. Eine Feststellung, die noch jüngst anlässlich eines Kolloquiums über jüdische und nichtjüdische Frauen im Widerstand und der Hilfeleistung im Rahmen der Universität von Toulouse erwähnt wurde. Zumal die Beteiligung von Forschern und Forscherinnen, Zeugen und Überlebenden in einer Gegend, wo sich die Mehrzahl der französischen Internierungslager befand, unter anderem Gurs, und sich der stärkste Protest gegen die Auslieferung der Opfer der Deportationen durch die französischen Behörden erhob, diese Mangel bekräftigte. Es ist zu bedauern, dass dort Historikerinnen unterrichten, die noch nie eine Lokaluntersuchung vorgenommen haben über Frauen in dieser Gegend. Ich finde, das gehört doch auch dazu, wenn man eine geschulte Historikerin ist. Nicht nur diese Geschichte, aber immerhin doch auch die. Es gibt heutzutage Untersuchungen über frauenfeindliche Ausgrenzungspolitik der Vichy-Ära, unter anderem von Frau Muel-Dreyfus, ich weiß nicht, ob es übersetzt ist, die an die Vorkriegszeit anknüpft und sie radikalisierte. Es gibt auch Beiträge über einzelne Aspekte des weiblichen Widerstands und der Beteiligung von Frauen an Hilfs- und Rettungsaktionen. Doch es fehlt immer noch eine ausführliche Analyse der spezifischen Umstände, und hier möchte ich etwas betonen, der spezifischen Umstände der historischen Tradition Frankreichs, die sich von der sowohl Österreichs wie Deutschlands unterscheidet, und der unterschiedliche Motivationen, die Frauen veranlassten, waltende Gesetze und Normen zu überschreiten. Sei es im offenen Bruch durch das Engagement in den Widerstand oder teilweise die durch die noch zu wenig erforschte Hilfsaktion zugunsten der Verfolgten. Schließlich verdanken viele von uns, darunter ich selbst, ihre Rettung dieser ohne Aufsehen, doch nicht ohne Gefahr geübten Résistance de Solidarité, Solidaritätswiderstand, oder Résistance de Proximité, Nähwiderstand, der lange injuriert wurde. Und diese Résistance wurde von Frauen folgerichtig stärker vertreten als von Männern. Es handelt sich dabei weder um eine neue Mythologisierung des Widerstands noch um eine feministische Interpretation, nachträgliche Interpretation der Geschichte aus der Sicht der neuen Frauenbewegung. Das ist Anachronismus. Denn es kann nicht mehr verkannt werden, dass ein beträchtlicher Teil der französischen Bevölkerung, wie der katholischen Kirche, in den ersten Jahren nach der Niederlage die Politik der nationalen Revolution Pétains billigte, ohne jedoch, wie eine Minderheit, die Kollaboration mit dem Dritten Reich zu billigen. Entgegengesetzten Lager wurde schließlich auch der militärische Widerstand nur von einer Minderheit bestritten, was nach dem Krieg mythologisiert wurde. Es steht allerdings fest, und das möchte ich abschließend betonen, dass im Vergleich mit anderen westlichen besetzten Ländern Westeuropas die Solidarisierung mit verfolgten Menschen verschiedenster Richtungen und Gruppen in größerem Ausmaß stattfand und unter anderem auch zur Rettung von 75% der Juden Frankreichs, an der vorliegend Frauen teilnahmen, beitrug. Thank you. Sie hörten den Vortrag des Symposiums Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus von Rita Thalmann. Die Sendereihe Die versunkene Stadt wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Wir bedanken uns beim Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus für die Unterstützung. Die Musik zur Sendung ist der CD Dobrek Bistro entnommen. Die Schwerpunktnummer von Kontext 21 zum Symposium Nummer 6 bis 7 2003 kann man per Post oder auf unserer Homepage bestellen. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.